Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Ende dieser doch wirklich beeindruckenden Veranstaltung, die mich, und das sage ich ganz ehrlich, noch lange noch begleiten wird. Und das ist gut, dass sie mich noch lange begleiten wird. Als Sie gerade auch Ihre Schlussworte noch einmal gesagt hatten und auch auf die Zukunft geblickt haben, fühlte ich mich an eine Debatte erinnert, die wir gerade auch in diesem Land führen, wo es darum geht, in welche Richtung entwickeln wir uns weiter. Was ist die richtige Richtung für Deutschland, für Europa, für die Welt? Wohin gehen wir? Und immer wieder, und gerade auch in der politischen Bildung, wird oft dann gesagt, wir brauchen neue Vorbilder. Die alten Vorbilder taugen nicht, wir brauchen neue Vorbilder. Und wenn wir auf der Suche gehen, wer denn diese Vorbilder sind, ich glaube, dann haben wir die beiden Frauen hier vorne ganz sicher gefunden, dass sie auch Vorbilder für uns sind, für unsere demokratische Gesellschaft, für den menschlichen Respekt, den wir allen Menschen gegenüber bringen sollen und den wir auch tagtäglich leben sollen. Und deswegen von ganzem Herzen vielen Dank, dass Sie beide da sind.